Machen wir mal jetzt eine Brücke von Hamm nach Warendorf. Wie ich denn jetzt, du bist schon wieder von einer relativ großen Stadt jetzt, auf dem Land bist du. Wie ich dieses Gefühl, ist dir wieder ein Gefühl von der Heimat wieder da, damals mit den 16 Geschwistern. Ja, hier ist fühle mich sehr wohl. Ich fühle erst wie ich bin zu Hause, 100, wie ich klein war, bin ich so nahe zur Natur und hier ist keine Pflanzen, was ich musste und das mag ich gerne. Mein Gemüse alle kommt von meinem Garten. Und das erinnert uns gut, wenn wir haben das gemacht zu Hause. Ich habe auch Kontakt mit Nachbarn, obwohl es nicht so Intensiv, ne? intensiv, aber es ist gut, wenn wir nur grüßen und wenn Andi mag Apfel, diese gekochte Apfel. Apfelkompott. Ja, Ja. und bringt zu mir und ich gebe Spinat. Und dieses Gefühl des Zusammenlebens, Gottesdienst ist schon da, ne? Da kommen, die sind alle wieder zusammen, ne? Ja, wir haben nur zur Zeit. Ja, wir haben angefangen mit der Kommunion, obwohl Corona war sehr hoch, war nicht so intensiv Kontakt. Auch jetzt, ich kann nicht sagen, es ist intensiv Kontakt, aber wir haben keinen Streit mit Nachbarn. Es ist nur das Kennenlernen hier, wer die dauert. Und auch mein Mann, er arbeitet. Als Handwerker, ne? Er ein Werker und er hatte viele Antrag, nicht hier, aber Außerhalb, ne? außerhalb. Und ich bin in Hamm. Was macht uns so in Hotma einen Kontakt haben, ist nur wegen Liam. Wir arbeiten weit weg, wir sind nur zu Hause und. Aber Ja, das ist die zu neue. Hause ist sehr gut, gute Luft. Frische Luft im Sommer, Tiere kommen zu Besuch, wie zu Heimat, wie in Kenia. Stört nicht Rehe diese Fahrer. kommt. Ja, ich erinnere mich gerade, die Fahrerei ist auch so, ne? So von Warendorf nach Hamm mit dem Auto hin und her. Das stört dich nicht dahin. Nein, ich habe gar nichts gemerkt, diese Distanz. Bin in Hamm ist auch Heimat. Und wenn es komme zurück, ich komme zu Hause. Ja, viele Heimaten hast du in Hamm und in Badendorf. Und noch eine Heimat, ich auch geblieben ist, die kenne noch. Ich habe in Kenia ungefähr drei Heimat oder vier. Für mich, ich höre von den Leuten, die sagen, ich kann nicht umsorgen, wenn meine Freunde sind hier. Für mich Freunde, sie sind mehr im Herz als zu sehen. Wenn gibt es viele Freunde, man kann haben und keiner ist im Herz. Für mich Freunde ist die Leute, die kann in meinem Herz bleiben. So ich kann umsehen, wenn sie sind noch mit mir. Wir kommen langsam zum Schluss. Was kannst du den anderen Migranten wie ich oder du weitergeben? Wie sollen sie ihre Suche nach Heimat mal begeben? Was kannst du denen mal sagen? Weil vielleicht ist die Heimat schon da, aber sie merken das nicht. Was können wir eben denen sagen, dass sie den Weg zum Glück. Ich kann nur von meiner Erfahrung reden. Also, Heimat zu mir ist, wo ich fühle mich wohl. Und die Leute Kein Mann kann fühlen wohl, wenn er alleine ist. Ist auch die Leute, die sie sind mit dieser Person und auch Umgebung, das kann ich so sagen, ist wo spielt eine große Rolle zu einer Person zu fühlen wohl. Aber in dieser Umgebung braucht uns selbst. Wenn wir stehen als Ausländer weit weg und nur schauen, dann man kann nichts finden zu Hause. Vielen Dank, Mary. Wir freuen uns auf dieses Interview, wo viele andere die solche Erfahrung weitergeben wollen. Ich bedanke mich bei dir ganz herzlich. Danke.